Zum einen behaupte ich in dem Vortrag, dass ein grüner Kapitalismus nicht möglich ist. Dazu müsste ich also was sagen. Im ersten Teil und zum anderen behaupte ich, dass Klimaschutz und radikale Arbeitszeitverkürzung sehr möglich sind. Also manche glauben ja bis heute, dass dieser Nachhaltigkeitsdiskurs irgendwie was total Neues sei. Tut mir leid, den gibt es seit einem halben Jahrhundert. Das ist ein ziemlich alter Hut. Den gibt es im Prinzip seit dem berühmten Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums von 1972. Und seitdem gibt es Unmengen an internationalen Konferenzen, Beschlüssen auf jeder Ebene, an Papier ohne Ende vollgeschrieben mit ganz großen Nachhaltigkeitsstrategien. Und vielleicht erinnert sich noch jemand an den letzten weltweiten Nachhaltigkeitsgipfel in Madrid. Die Schlagzeilen danach: Desaster, ohne Fortschritte, verschenkte Zeit, Wut, Frust, Enttäuschung. Das Desaster von Madrid war zu erwarten. Ja, natürlich war das zu erwarten, wie es seit einem halben Jahrhundert zu erwarten ist in diesem Diskurs. Meldung taufrisch von heute, neue Klimastudie: Deutschland wird die 1,5 Grad Grenze weit verfehlen. Das ist das Ergebnis eines halben Jahrhunderts Nachhaltigkeitsdiskurs. Und warum das so ist, um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir uns dieses Ding namens Kapitalismus ein bisschen näher anschauen. Ich spreche eigentlich sehr gerne vom Kapitalismus, um zu betonen, dass, wenn man diesen Ismus verstanden haben will, man etwas von dem Ding verstehen sollte, das diesem Ismus den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Und ich sehe in den letzten Jahren zunehmend mehr KapitalismuskritikerInnen, aber ich sehe wenige, die was vom Kapital verstanden haben. Und deswegen sollte sich das ändern, deswegen rede ich eigentlich konsequent vom Kapitalismus. Schauen wir uns mal am Beispiel der Textilindustrie, wie dieser Kapitalismus funktioniert, etwas näher an. Also große, intensive Ausbeutung von Natur und Mensch bis hin zu Kinderarbeit im globalen Süden, mit dem Ergebnis, dass in anderen Teilen der Welt die Kleiderschränke überlaufen und man wieder mal nicht weiß, was man anziehen soll. Kapitalismus am Beispiel der Textilindustrie heißt massive Ausbeutung von Menschen und Naturzerstörung. Die Welt wird mit Waren überflutet, in der Hoffnung, dass sie gekauft werden, also für den Markt, für eine anonyme Macht, die über uns herrscht, der wir uns unterwerfen müssen, in der Hoffnung, dass das, was wir dieser anonymen Macht anbieten, auch honoriert wird von der anonymen Macht, nämlich gekauft wird. Ein Drittel dieser Textilien wird übrigens nie verkauft, wird schon in den Verkaufsstellen selbst entsorgt. Die angeblichen Altkleidercontainer laufen über. Ja, Textilindustrie im Kapitalismus heißt Ausbeutung, Zerstörung, Müllberge in ungeheurem Ausmaß. Und wir sehen, dieser Kapitalismus ist gleich Marktwirtschaft. Manche meinen ja, es gäbe einen Unterschied zwischen einer guten Marktwirtschaft und einem bösen Kapitalismus. Das sind im Prinzip Synonyme, das muss einem klar sein. Kapitalismus ist die Herrschaft des Marktes. Und dieser Kapitalismus oder diese Marktwirtschaft unterliegt gewissen Zwängen, einer gewissen Dynamik. Sie muss grenzenlos wachsen, wenn sie nicht wächst, gerät sie in die Krise und das Streben nach Maximalprofit ist ganz grundlegend für das Funktionieren dieses Systems. Ganz entscheidend zu verstehen ist, warum der Kapitalismus eine beständige Akkumulation, also eine beständige Anhäufung von Kapital braucht. Weil es sagen ja auch welche, ach Gott, ja, warum müssen die immer anhäufen? Sind die nicht zufrieden? Warum sind die eigentlich so gierig? Warum braucht Kapital die beständige Akkumulation? Das ist sozusagen Existenzbedingung. Wenn Kapital nicht mehr akkumuliert, dann gerät es sofort in die Krise. Nur dasjenige Einzelkapital, das im brutalen Konkurrenzkampf auf dem Markt am meisten in Rationalisierung investieren kann, setzt sich dann auch durch im Konkurrenzkampf. In Rationalisierung kann ich dann investieren, wenn ich möglichst maximalen Profit mache und damit die neueste Wissenschaft und Technik einsetzen kann und damit einen Preis auf dem Markt zu bieten, der meinen Konkurrenten übertrumpft, aus dem Feld schlägt. Und da das jedes Kapital letztendlich im Weltmaßstab so tun muss bei Strafe des Untergangs, ist Kapitalismus ohne Wachstum unmöglich. Es gibt einige Nischen, wo das auch funktionieren kann, ohne permanentes Wachstum, aber das ist nicht systemcharakteristisch, das sind Nischen. Charakteristisch für dieses System, die Lebensbedingungen, zumal global, ist unendliches Wachstum. Ja, und wenn Frau von der Leyen ihren groß angekündigten European Green Deal nun damit begründet, dass ausgerechnet der Klimaschutz was werden muss? Wachstumsmotor. Wenn also selbst Klimaschutz nur unter dieser Überschrift Wachstum zu denken ist, dann ist damit eigentlich schon alles gesagt über die Aussichten dieses Green Deal. Natürlich wird er nicht funktionieren, so wie es 50 Jahre lang nicht funktioniert hat mit der Marktwirtschaft. Davon abgesehen haben wir es bei weitem nicht nur mit der Klimaerwärmung zu tun. Man hat ja das Gefühl, es ginge nur noch um das Klimathema. Das ist ein großes und wichtiges Thema, aber da gibt es noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Zerstörung von Feuchtgebieten, Regenwäldern, die Überfischung der Meere, Vermüllung ganzer Landstriche, der Ozeane, instabile Ökosysteme, Artensterben und. Wir haben es mit einer umfassenden Biosphärenkrise zu tun. Also es geht bei weitem nicht nur um die Klimaerwärmung, auch wenn im Moment fast nur darüber geredet wird. In einem solchen System, das unendlich wachsen muss von seiner inneren Logik her, ist die Zerstörung der Erde programmiert. Das verstehen auch zunehmend mehr Menschen. Das ist noch nicht sozusagen im Mainstream angekommen, aber in den letzten Jahren wird das doch zunehmend mehr Menschen klar, dass das mit dem ewigen Wachstum irgendwie nicht so weitergehen kann. Und das ist schon mal ein Fortschritt, dass sich das herumspricht, wenn auch noch lange nicht genug. Das macht auch die Verteidiger der Marktwirtschaft oder die Kapitalismus-Fans auch ein ganzes Stück nervös. Das kann man auch an dem Diskurs der letzten Jahre zunehmend doch feststellen. Im Grunde genommen gibt es von der Seite her zwei Argumentationslinien, warum man das alles in den Griff kriegen kann. Eine eher politische und eine eher technische, die sich untereinander natürlich auch vermischen. Aber die politische heißt ja mit einer richtigen Steuerung, dann mit den richtigen Instrumenten, dann kriegen wir das schon hin und dann ist der Kapitalismus in der Lage, das Klima zu retten. Und da konzentriert sich ja fast alles in dieser Debatte auf den CO2-Preis. Man hat das Gefühl, also wer jetzt den höchsten CO2-Preis vorschlägt, das ist der größte Umweltschützer. Und man muss eigentlich nur CO2 bepreisen und dann kriegt man das alles in den Griff. Interessant an dieser Debatte ist, dass hier kaum über die Erfahrungen geredet wird, die man mit CO2-Preisen schon hat. Also Schweden ist das Land, das jetzt vor 30 Jahren als erstes Land diesen CO2-Preis schon eingeführt hat, mit einer Höhe derzeit, die außerhalb jeder Diskussion auch in Deutschland steht, nämlich derzeit mit 120 Euro pro Tonne. Ich glaube, in Deutschland sind die Grünen am weitesten mit 50 Euro. Und der Effekt in diesen 30 Jahren, die Schätzungen schwanken zwischen 0,2 und 3,5%. Was sind 30 Jahren? Darüber redet eigentlich niemand. Das ist interessant. Daraus wird aber schon ersichtlich, dass eine weltweite Dekarbonisierung, und darum kann es ja nur gehen, das ist ja ein globales Problem, das entweder nicht gelöst wird oder global zu lösen ist, dass eine weltweite Dekarbonisierung innerhalb dieses Systems einen ganz astronomisch hohen CO2-Preis voraussetzen würde, der im Übrigen auch weltweit durchgesetzt werden muss. Von wem? Und selbst wenn er durchgesetzt würde, würde dieser astronomische CO2-Preis natürlich die Megamaschine aus Maximalprofit und ewigem Wachstum in die Krise bringen. Deswegen redet auch niemand von den CO2-Preis, ja, Propheten, von dieser Höhe des Preises, der eigentlich notwendig wäre. Also das ist kein Ausweg. Das kann überhaupt kein Ausweg sein. Die zweite Schiene ist die mehr technische. Ja, man kann ein Ökoauto bauen, zum Beispiel, behaupten welche. Nun, ich verstehe nichts von Autos, außer dass ich seit 30 Jahren keins mehr habe und gut damit lebe. Aber nun gibt es Leute, die verstehen zugegebenermaßen viel mehr von Autos als ich und die sagen, doch, man kann ein Ökoauto bauen. Also in jeder Hinsicht, vom Ressourcenverbrauch hin bis zur Umweltbelastung, das geht. Okay, das mag sein, muss ich mich geschlagen geben. Ich kann mich nicht auf Augenhöhe mit den Leuten über die technischen Dinge unterhalten. Aber klar ist, dass ein Ökoauto noch lange keine Ökosituation hervorruft. Denn unter der Bedingung des ewigen Wachstums und des immer mehr und immer schneller, ja, dann haben wir irgendwann eben 6- und 8- und 10- und 12-spurige Autobahnen voller Ökoautos. Dann haben wir mit Ökoautos vollgestopfte Innenstädte. Dann haben wir Überstunden, Herzinfarkt, Burnout dafür, dass meine Ökoautofirma mehr Ökoautos baut als die Konkurrenz. Also das ist ja alles nicht öko. Also Ökoauto könnte es ja nur geben bei massivem Rückbau der Autoindustrie. Das ist die Kurve, die weltweite Kurve der Automobilproduktion von 2000 bis 2012. Man sieht, es geht immer da schön aufwärts und auf einmal kommt so ein kleiner Knick. Da geht es dann etwas runter und das ist 2007, 8, 9, da geht es runter und danach geht es wieder hoch. Und was ist in den Jahren 8, 9 passiert? Da ist die Krise, die in der Finanzsphäre zwar nicht ihre Ursache hatte, aber ihren Ausgang nahm, dann auf die Automobilproduktion durchgeschlagen. Das heißt, wenn Krise, dann Öko und wenn nicht Krise, dann nicht mehr Öko. Diesen Zusammenhang hat schon im Ende der 70er Jahre ein Manager von BMW in einer öffentlichen Podiumsdiskussion auf eine ganz geniale Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Ich denke, er war sich da überhaupt nicht selbst darüber im Klaren, was er da sagt und wie genial das war. Er wurde nämlich Ende der 70er schon gefragt, ist Ihnen denn nicht klar, dass wir nicht so weitermachen können, dass wir nicht die ganze Welt zuschütten können mit so vielen Autos, wie es jetzt schon gibt in Westeuropa damals und Nordamerika, also irgendwann den Ostblock noch und dann Asien und Lateinamerika, irgendwann Afrika. Das hält doch die Erde gar nicht aus. Und dann sagt er, ja, das mag schon sein. Sie haben wahrscheinlich recht. Es mag zwar zu viele Automobile auf der Welt geben, aber es gibt noch zu wenig BMWs. Und das ist genau die irre Logik dieses Systems. Das war übrigens der legendäre Eberhard von Kuenheim, Vorstandsvorsitzender von BMW. Ja, und das muss nicht nur der Chef von BMW sagen, das muss der Chef von VW, von Daimler, von Toyota ganz genau so sagen. Und das müssen nicht nur die Chefs sagen. Das müssen die Gewerkschaften auch sagen, die Betriebsräte, die Kollegin, die ihren Lebensunterhalt damit verdient, dass BMW möglichst viele von den Dingern verkauft, muss das auch sagen. Und selbst wenn sie aus ökologischer Einsicht vielleicht sogar selbst ihr Auto abgeschafft hat, sie muss daran interessiert sein, dass immer mehr Autos von ihrer Marke produziert und abgesetzt werden. Wir sitzen in dieser Hinsicht mit der Kapitalseite in einem Boot. Wir sitzen in einem Boot. Im Grunde genommen ist die Botschaft, die wir hier lesen, ja, wir wissen alle, dass der Karren irgendwie an die Wand fährt und dass es nicht so weitergehen kann, aber der Karren muss an die Wand fahren, weil wir sonst nicht existieren können. Das ist die irre, absurde Logik dieser Produktionsweise. Deswegen ist ein grüner Kapitalismus unmöglich, auch dann nicht, wenn man ihn beschönigend ökologische Marktwirtschaft nennt. Schauen wir uns nochmal etwas näher an, was es mit dieser beständigen Akkumulation, mit dieser Notwendigkeit, dass Kapital sich beständig anhäufen muss, auf sich hat. Das hat ja vor gut 150 Jahren mal jemand auf die ziemlich geniale Formel gebracht mit GWG-Strich. Dieses Grundprinzip, G steht für Geld, dieses W steht für die Ware und der Strich hinter dem zweiten, hinter dem G ist also dafür da, dass mehr Geld werden muss. Und dieses Prinzip, es muss immer mehr werden, die beständige Akkumulation muss G2-Strich, G3-Strich, G4-Strich und so weiter werden. Das ist nun das Prinzip dieser Produktionsweise. Und schauen wir uns nochmal etwas genauer an. Was ist denn das eigentlich, dass da immer mehr werden muss? Ist es das W, also die Zahnbürste, die Badewanne, das Automobil, das Einfamilienhaus, was auch immer? Besteht der Sinn oder die innere Notwendigkeit des Kapitalismus daran, immer mehr Zahnbürsten, Einfamilienhäuser, Badewannen zu produzieren? Nein, es geht ganz offensichtlich um das G. Es geht ganz offensichtlich darum, dass aus dieses G immer mehr wird. Es wird also nicht immer nur irgendwas immer mehr, sondern es muss etwas von einer ganz bestimmten Reichtumsform immer mehr werden. Und mit der Reichtumsform sind wir bei einem ganz zentralen Begriff, der in der ganzen kapitalismuskritischen Debatte leider bis jetzt noch kaum eine Rolle spielt und der eine viel größere Rolle spielen muss, damit wir verstehen können, wie Kapital überhaupt funktioniert und wie wir letztendlich da auch rauskommen können. Wie gesagt, zunehmend mehr Menschen verstehen diesen Wachstumszwang und das ist auch ganz wichtig, insbesondere auch in der Ökologiebewegung, Degrowth-Bewegung und so weiter, hat sich vieles davon rumgesprochen, das ist verstanden. Das ist auch gut so, dass das verstanden ist. Aber das reicht nicht aus. Für die Analyse des Kapitalismus und auch für die Suche nach Alternativen gibt es noch etwas anderes, das mindestens genauso wichtig ist. Und das ist das Verständnis für die ganz spezifische Reichtumsform, die diesem Kapitalismus eigen ist. Also wenn wir sagen, jemand ist reich, dann denken wir in der Regel, ja, der hat viel Geld, der hat Kapital und ich habe keins und so weiter. Damit setzen wir aber schon eine bestimmte Reichtumsform voraus, nämlich die herrschende Reichtumsform des Kapitalismus. Es gibt aber zweierlei Reichtum. Es gibt den Reichtum, den Menschen schon immer gebraucht haben und den sie immer brauchen werden, egal in welcher Gesellschaft. Nahrung, Kleidung, Kunst, Technik, Wissen und so weiter. Das ist einfach notwendig zum Leben. Das ist das, was wir immer gebraucht haben, immer brauchen werden. Das ist der stoffliche Reichtum. Und es gibt den Reichtum, der nur im Kapitalismus notwendig ist. Also Wert, Geld, Kapital und so weiter. Und sobald wir den Unterschied zwischen dem stofflichen Reichtum und dem abstrakten Reichtum der Kapitalverwertung verstanden haben, kommen wir sowohl in der Analyse wie auch, wenn wir die Perspektive diskutieren, entscheidend weiter. Zunächst mal ist wichtig zu verstehen, dass der Sinn des Wirtschaftens im Kapitalismus eben nicht die Produktion des stofflichen Reichtums ist. Wenn das der Sinn wäre, dann würden wir in einer Gesellschaft leben, in der das gute Leben für alle möglich ist. Der Sinn des Wirtschaftens im Kapitalismus ist die Produktion dieses abstrakten Reichtums. Darum dreht sich alles. Und wir sind Gefangene dieser abstrakten Reichtumsproduktion. Das äußert sich in ganz vieler Hinsicht. Wir müssen kaufen, arbeiten für die Müllhalde, es wird immer mehr wird weggeschmissen. Es gibt diesen Begriff der geplanten Obsoleszenz. Die Dinge sollen möglichst schnell kaputt gehen. Es sind dann wiederum Unmengen Menschen nicht nur mit der Herstellung dieser Produkte und der Verteilung dieser Produkte befasst und dem Verkauf. Sie sind auch damit befasst, Werbung zu machen dafür, dass all dieses Zeug wieder verkauft wird. Autokaufprämie jetzt. Also ein bezeichnend, sehr bezeichnend. Die Bundesregierung hat nun tatsächlich eine Autokaufprämie nur für die sogenannten E-Autos bewilligt, was im Übrigen nicht im geringsten irgendeine ökologische Entscheidung war, sondern was nur davon getrieben war, dass auf einem sogenannten Zukunftsmarkt die Welt auch weiterhin mit Autos geflutet werden kann, aber mit deutschen Autos eben. Das war der einzige Hintergrund dieser Entscheidung der Bundesregierung. Aber schon da wird ganz sauer reagiert, und zwar von einer Richtung, die einen vielleicht auf den ersten Blick etwas überrascht, von zwei Richtungen, nämlich die IG Metall und der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Warum nicht die Abwrackprämie auch für die Benziner unbedingt? Nun ist weder der Kretschmann noch der Daimler-Betriebsratschef irgendwie ein böser Mensch, sondern damit kommt zum Ausdruck die Abhängigkeit der Menschen und letztendlich des ganzen Landes davon, dass dieses Wirtschaftssystem so weiter funktioniert und so weiter funktionieren muss. Wir sind im Gefängnis der abstrakten Reichtumsproduktion. Abendarbeit, Nachtarbeit, Wechselschichtarbeit wächst und wächst seit Jahrzehnten ohne Ende, und zwar nicht in den Bereichen, wo es nun mal notwendig ist, wie Feuerwehr oder Krankenhäuser, sondern in Bereichen, die überhaupt nichts stoffliche, gar keine stoffliche Notwendigkeit da ist, sondern nur damit die Megamaschine aus ewigem Wachstum, Maximalprofit wächst und wächst und wächst und läuft. 2 Milliarden Überstunden allein in Deutschland, davon 1 Milliarde unbezahlt. Im Gefängnis der abstrakten Reichtumsproduktion sitzen heißt, wir müssen für den Markt produzieren, in der Hoffnung, dass er das, was wir arbeiten, was wir anbieten, honoriert, weil wenn er das nicht tut, dann können wir nicht leben. Und dieses Modell gerät zunehmend in die Krise. Dieses Gefängnis, in dem wir sitzen, gerät zunehmend in die Krise. Und damit wir natürlich auch. Ein kurzes Beispiel aus der Region Stuttgart. Hier letztes Jahr Sindelfingen, ganz großes Daimlerwerk. Eine reiche Gemeinde, bis jetzt immer gewesen, die natürlich ganz stark von den Steuereinnahmen von Daimler abhängt. Ja, Meldung vor einem Jahr, Sindelfinger Steuereinnahmen stürzen ab. Ja, warum? Weil Daimler nicht mehr genug Steuern abführt. Im Januar hat der OB noch Rekordausgaben angekündigt und jetzt müssen in aller Eile Sparpläne fertig werden. Ja, und die Schlussfolgerung der Stuttgarter Zeitung, die Differenz, gibt einen Ausblick darauf, was Sindelfingen, was alle Autoregionen erwartet, sofern die Branche dauerhaft darbt. Die geht noch gar nicht weit genug. Das geht nicht nur um die Autoproduktion und die Autoregionen, das geht praktisch um uns alle. Wenn diese Megamaschine aus ewigem Wachstum, Maximalprofit nicht auf Hochdampf läuft, dann kann auch der Staat, die öffentliche Hand, nicht mehr genug Steuern abgreifen, mit all den Folgen für uns. Noch ein anderer Aspekt, der ganz deutlich macht, in welchem Gefängnis wir sitzen mit dieser abstrakten Reichtumsproduktion, die Rentendiskussion. Das ist eine Umfrage, wann möchten Sie gerne in Rente gehen? Es sind gerade 2%. 2%, die länger arbeiten wollen wie 65. Die allermeisten wollen viel früher raus. Und die Jungen, die Alten wollen raus aus der Mühle und die Jungen wollen mit guten Gründen nicht rein. Und was ist die Antwort? Rente mit 67, mit 70, mit 75, Rente mit 80. Das wird alles schon diskutiert. Und es ist doch ein offenes Geheimnis, wer heute unter 40 ist, der wird, wenn die Entwicklung so weitergeht, mit 80 noch keine Rente kriegen, von dem er wird leben können. Das ist ein offenes Geheimnis, das weiß im Grunde jeder. Im Gefängnis der abstrakten Reichtumsproduktion lässt sich das überhaupt nicht anders lösen. Wir kommen da später noch einmal drauf zu sprechen. Dabei nehmen uns doch die Roboter und Computer seit Jahrzehnten immer mehr Arbeit ab. Die Roboter und Computer werden seit Jahrzehnten von Tag zu Tag immer besser. Wir können wirklich sagen, im Wortsinne schon morgen früh können wir mit noch weniger Arbeit noch mehr stofflichen Reichtum produzieren. Aber wir sollen immer länger arbeiten. Wir sollen immer länger arbeiten. Das ist Gaga. Das ist absolut Gaga. Die Logik dieser Produktionsweise ist Gaga. Man könnte drüber lachen, wenn wir nicht alle drin hängen würden und das nicht riesige Konsequenzen für uns alle hätte. Die Roboter und Computer werden immer schneller und immer besser und wir sollen immer länger arbeiten. Wie verrückt ist das? Wie verrückt? Und ein Blick auf die Corona-Pandemie verdeutlicht die Verrücktheiten dieser Produktionsweise noch mehr. Ernst Lohhoff hat das gestern ausführlich behandelt. Ich mache es deswegen nur noch mal ganz kurz. Im Grunde genommen kriegen wir seit Monaten dieses Drama mit, dass Medizin und Wirtschaft sich einfach nicht vertragen, weil was medizinisch richtig ist, das ist wirtschaftlich falsch unter der Bedingung der abstrakten Reichtumsproduktion. Deswegen dringt die Wirtschaft auf baldiges Ende der Corona-Schutzmaßnahmen. Das ist jetzt eine Meldung vom April. Das zieht sich im Prinzip seit dem März durch und es wird diese Tage ja weltweit immer stärker. Diese Wirtschaft kann einfach nicht damit zurechtkommen, dass sie für einen Moment mal unterbrochen wird. Sie muss immer weiterlaufen, sonst gerät sie in die Krise. Diese Logik der Kapitalverwertung, des abstrakten Reichtums, immer mehr, immer mehr, immer mehr, sonst Krise, diese Logik untergräbt zwangsläufig die Logik der Medizin und wir als Insassen dieses Gefängnisses der abstrakten Reichtumsverwertung kriegen wir am eigenen Leib mit, was das heißt in dieser Corona-Pandemie. Es gibt überhaupt keinen sachlichen Zusammenhang zwischen einer guten und stabilen Lebensmittelversorgung und steigenden Aktienkursen. Wo soll da ein Zusammenhang sein? Wo soll ein Zusammenhang sein zwischen einem guten und stabilen Gesundheitswesen und wachsender Automobilproduktion? Völlig absurde Zusammenhänge, die nur die Logik der abstrakten Reichtumsproduktion herstellt. Von der Sache her, stofflich, gibt es da keinen Zusammenhang. Das gibt es nur in der absurden, abstrakten Reichtumsproduktion. Gaga. Diese Produktionsweise ist Gaga. Und wir erleben derzeit sowas wie den Offenbarungseid des Kapitalismus. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat auch das in dankenswerter Offenheit schon recht früh im April klar gesagt. Ja, also die meisten werden nach der Corona-Krise erstmal ärmer sein. Ja, und warum? Das Geld für die Rettungspakete muss ja schließlich irgendwo wieder eingespart werden. Ja, und das ist auch in der Systemlogik richtig. Da hat er recht, Herr Kretschmann. So ist das. Aber jetzt muss man sich bitte mal auf der Zunge zergehen lassen, was da abläuft. Der Staat pumpt so viel Geld wie noch nie in die Wirtschaft. Und die meisten Leute werden ärmer. Diese Produktionsweise ist Gaga. Gaga. Und deswegen war weiter so gestern. Nicht mehr weiter so. Notwendig ist eine entschiedene Kehrtwende und eine grundlegende gesellschaftliche Neuorientierung. Wir müssen umdenken und das seither völlig Unhinterfragbare in Frage stellen. Veränderung beginnt immer im Kopf. Schauen wir im Moment nochmal in die Köpfe derer, die diesen Kapitalismus oder diese Marktwirtschaft, wie sie ihn nennen, verteidigen und meinen, das sei nun das Beste auf der Welt. Es könne überhaupt nichts Effizienteres geben, es sei sowas wie Natur. Die reden tatsächlich von einem, wörtlich von einem Rätsel der Produktivität. Die kommen nämlich mit ihrem Instrumentarium, mit ihrer Analyse zu dem Schluss, dass die Wirtschaft gar nicht produktiver wird. Trotz Digitalisierung, trotz Internet und Robotern wird die Wirtschaft nicht produktiver. Ökonomen sorgen sich deshalb bereits um den Wohlstand. Also die Leute, die diese auch hauptberuflich ihr Geld damit verdienen, dass sie diese Wirtschaftsweise zur einzig Vernünftigen und zur Natur erklären, stehen vor Rätseln. Die stehen nicht nur vor dem Rätsel der Produktivität, die können auch keine Krise erklären, weder im Vorhinein vorhersehen noch im Nachhinein erklären. Und die Produktivität ist ihnen eigentlich auch ein Rätsel. Und ja, des Rätsels Lösung, die findet man dann darin, wenn man sich ein bisschen anguckt, was denn in der Denke der herrschenden Volkswirtschaftslehre eigentlich Produktivität ist. Das ist die Formel aus Gabler Wirtschaftslexikon, also das führende Wirtschaftslexikon in Deutschland. Das ist nun die Formel für Produktivität. Wir müssen die jetzt gar nicht im Einzelnen durchgehen. Es reicht völlig der Blick darauf, mit was da hantiert wird. Preisindex, Bruttoinlandsprodukt, Faktorpreise und. Das heißt, Reichtum ist hier monetär abgebildet. Der ganze Produktivitätsbegriff beruht auf monetärem, auf der abstrakten Reichtumsproduktion. Die haben aber natürlich keinen Begriff von abstrakter Reichtumsproduktion, sondern können sich vorstellen, das ist ja Natur. Aber mit einem Begriff für die abstrakte Reichtumsproduktion wird einem klar, dass das Rätsel der Produktivität nur in dieser abstrakten Reichtumsform besteht. Denkt man darüber hinaus, dann nimmt man nämlich wahr, dass die Produktivität explodiert. Die Produktivität explodiert. Das kann man anhand vieler Beispiele nachweisen. Das ist hier ein ganz einfaches, im Übrigen noch viel zu harmloses, weil viele Faktoren noch gar nicht berücksichtigt wird. Aber das kann man relativ leicht auch eruieren. Daimler hat vor 40 Jahren mit 183.000 Beschäftigten weltweit 700.000 Fahrzeuge hergestellt. Das ist eine einfache Rechnung. Es kamen pro Jahr 3,8 Fahrzeuge pro Beschäftigten. 40 Jahre später stellt Daimler mit 299.000 Beschäftigten 2,4 Millionen Fahrzeuge her. Dann sind es schon 8,0, also innerhalb von 40 Jahren schon eine Verdoppelung der Produktivität, wobei diese Zahl noch viel zu niedrig angesetzt ist, denn da sind viele Faktoren noch unberücksichtigt, die allerdings schwerer zu eruieren wären. Zum Beispiel, dass die Automobile von heute ganz viel hochkomplexer sind als die Dinger von vor 40 Jahren, dass es deswegen noch viel mehr schon allein aus diesem Grund die Produktivität schon viel mehr gestiegen sein muss. Auch, dass der Anteil der Daimler-Beschäftigten, die sich mit anderen Dingen als der Automobilproduktion befassen, in diesen letzten 40 Jahren deutlich gewachsen ist. Also das ist nur ein leichter, aber schon in dieser Einfachheit überzeugender Hinweis darauf, dass die Produktivität explodiert. Wie gesagt, in Wirklichkeit wäre das wohl noch ein Vielfaches dessen. Das wäre übrigens mal ein interessantes Thema für eine Bachelor- oder Masterarbeit, sich da rein zu vertiefen. Da könnte man noch sehr viel auskramen, was auch für die politische Auseinandersetzung von großer Bedeutung sein könnte, wie die Produktivität unter stofflichen Gesichtspunkten betrachtet wirklich explodiert. Wir können mit weniger Arbeit denn je immer mehr stofflichen Reichtum produzieren. Ja, und die Digitalisierung, also Schreckgespenst für viele, ist auch nachvollziehbar. Viele haben Angst davor, was passiert mit meinem Arbeitsplatz. Selbstlernende Systeme, künstliche Intelligenz. Nun, eines ist auf jeden Fall klar. Wir werden noch einmal wesentlich mehr stofflichen Reichtum mit noch weniger Arbeit produzieren können. So, hat man nun davor Angst? und sagt, oh lieber Schreck, was kommt da auf uns zu? Bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht. Und hoffentlich gehören wir noch zu denen, die da verschont werden, soll es doch die anderen treffen. Oder packt man den Stier bei den Hörnern und sagt, ja wunderbar, ja toll, ist doch schön, dass uns die Arbeit ausgeht. Jahrtausende lang haben Menschen davon geträumt, dass sie ihr ganzes Leben lang nicht mit Mühe und Plage verbringen können, sondern dass sie das tun können, was wirklich gut und schön und erfüllend im Leben ist. Menschenleere Fabrik, ja bitte, ja wer will denn sein Leben in einer Fabrik verbringen? Und heute haben wir Chancen. Wir haben ganz große Chancen, die erkennen wir aber nur, können sie nur realisieren, wenn wir über den Tellerrand der Verhältnisse hinaus denken. Im Prinzip ist die Antwort ganz einfach. Wir müssen weg von einer Organisation der Gesellschaft, die sich um die Produktion des abstrakten Reichtums dreht, hin zu einer Organisation der Gesellschaft, die sich um die Produktion des stofflichen Reichtums dreht. Wir kennen alle diese Studien, diese Grafiken, die den ökologischen Fußabdruck bewerten und die nun sehr anschaulich darstellen, dass wenn die Menschheit diesen ökologischen Fußabdruck weiter hinterlässt, dass der Planet nicht mehr aushalten kann. Natürlich nach Ländern sehr unterschiedlich gestaffelt, aber wir sind ja mittlerweile auch schon so weit, dass die gesamte Weltbevölkerung insgesamt mittlerweile schon fast zwei Erden verbraucht. Nun halte ich dieses Instrument des ökologischen Fußabdrucks für sehr sinnvoll, weil ja, es gibt auch eine Konsumseite. Der Kapitalismus ist nicht nur eine Produktionsweise, er ist auch eine Konsumptionsweise. Und dieses immer mehr, immer schneller, ohne Sinn und Verstand, das spiegelt sich in gewisser Weise auch in unserem Konsumverhalten wider. Und das kann man reflektieren und auch das ist zu ändern. Insofern sage ich unbedingt Ja zu einem verantwortungsvollen Konsumverhalten. Und so wie es das Mainstream-Spießertum gibt, das da sagt, ah, ich habe überhaupt keine Verantwortung, an allem sind die Politiker schuld, so gibt es auch ein linkes oder linksradikales Spießertum, das sagt, ich habe keine Verantwortung, ist alles der Kapitalismus, alles der Kapitalismus. Nein, ich denke schon, es gibt eine persönliche Verantwortung, aber, und das ist entscheidend in diesem Diskurs, ohne ein Verständnis für die spezifisch kapitalistische Reichtumsform liegt Verzichtspredigen nahe. Und das haben wir nicht nur im Mainstream-Diskurs, sondern gerade leider auch unter vielen Öko- und Klimabewegten diese tiefe Überzeugung, dass wir ja alle über unsere Verhältnisse leben und uns ganz massiv einschränken müssen. Wenn wir aber ein Verständnis für die spezifisch kapitalistische Reichtumsform haben, dann wird uns auf einmal klar, auf was wir schon alles verzichten. Wir verzichten nämlich auf ganz viel. Das wird uns aber nur klar, wenn wir verstehen, dass es eine spezifisch kapitalistische Reichtumsform gibt. Abstrakter Reichtum heißt nämlich Bullshit-Arbeiten ohne Ende. Ohne Ende. Das kann man sich eigentlich mit einfachen Überlegungen schnell verdeutlichen. Also nur mal, wie viele Schiffe und Flugzeuge werden eigentlich nur deswegen gebaut, weil Kapitalismus den ewigen Wettlauf um das preisgünstigste Angebot verlangt. Und sei es auch 10.000 Kilometer weit entfernt. Man muss irgendwo hin. Die Dinger müssen rumschieben um den ganzen Planeten, weil da ist es etwas billiger. Da müssen wir das preisgünstigste Angebot. Und wie viele Ressourcen, Energie, menschliche Kraft, Fähigkeiten verbrauchen diese Schiffe und Flugzeuge, wenn sie in immer höherer Stückzahl, im immer engeren Takt den Globus umrunden? Wie viele Reisen, Materialtransporte, Computer, Bürogebäude und Fabriken dienen allein dem immer höheren Ausstoß von schnelllebigen und umweltschädlichen Waren, weil die sich nämlich betriebswirtschaftlich rechnen. Und weil sie sich betriebswirtschaftlich rechnen, ziehen sie immer mehr dieser Reisen, Materialtransporte, Computer, Bürogebäude und Fabriken nach sich. Bullshit, Arbeiten ohne Ende. Wie viele Menschen machen ewig Überstunden, erleiden Herzinfarkt und Burnout, reiben sich auf, nur dafür, dass ihre Firma mehr überflüssige und schädliche Autos produziert als die Mitbewerber? Und bei den Mitbewerbern genau das Gleiche? Bullshit arbeiten ohne Ende. Wie viele menschliche und natürliche Ressourcen werden für Finanzindustrie, Banken, Versicherungen, Steuerwesen, Handel und Werbung, für das ganze Geldwesen verschleudert? Für Arbeitsarmutsverwaltung, Justiz, Polizei, Gefängnisse, Rüstung, Militär, die alle ganz viel mit der Sicherung von Eigentumsverhältnissen zu tun haben. Bullshit arbeiten ohne Ende. Und in den Bereichen, die wirklich wichtig sind, zum Beispiel im Gesundheitswesen und im Bildungswesen, wie viele Arbeitsstunden gehen in diesen Bereichen drauf, dafür, dass die wenigstens noch halbwegs finanziert werden können? Bullshit-Arbeit ohne Ende. Wie viel Bodenschätze, Rohstoffe, Energie, Fantasie, Kraft und Intelligenz wird allein für die Aufrechterhaltung der abstrakten Reichtumsproduktion verheizt? Abstrakter Reichtum heißt Bullshit-Arbeiten ohne Ende. Und noch deutlicher, gestohlene Lebenszeit. Das ist gestohlene Lebenszeit. Wir sehen also, dass das Kapital mit der Produktivität, das es schafft, Krise, Ausbeutung und Naturzerstörung hervorbringt. Das ist aber nur die eine Seite. Es gibt auch eine andere Seite. Kapital schafft nämlich gleichzeitig damit auch Voraussetzungen für seine eigene Überwindung. Und die schauen wir uns noch etwas näher an. Wenn wir uns nochmal diese Roboter und Computer anschauen, dann sehen wir, dass das Kapital natürlich ganz unabsichtlich die menschliche Arbeit auf ein Minimum reduziert, dass der Mensch zunehmend neben den Produktionsprozess tritt, anstatt sein Hauptagent oder Hauptakteur zu sein. Die Anwendung der Wissenschaft wird zunehmend zur Hauptproduktivkraft. Diesen Prozess erleben wir. Zitat, es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die Disposable Time, das Maß des Reichtums. Ja, tatsächlich, das stammt jetzt von Karl Marx, aus dem sogenannten Maschinenfragment. Das ist ein Titel, den er dem nicht selbst gegeben hat, der dann im Diskurs entstanden ist, in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie. Maschinenfragment, ich will es nur mal gesagt haben, das sind 20 Seiten bei Marx, die leider viel zu wenig bekannt sind, die es in sich haben und die ich nur empfehlen kann, wirklich zu lesen. Das ist übrigens, das sind Marx'sche Gedanken, die weit wichtiger sind heute als der Marx, den man so kennt, den Klassenkampf Marx. Es gibt einen anderen Marx und der gerade heute, dessen Gedanken gerade heute unheimlich große Brisanz und Aktualität haben, auch wenn die allermeisten Marxistinnen und Antimarxistinnen das nie wahrgenommen haben. Ja, diese Disposable Time, also diese verfügbare Zeit, von der Karl Marx spricht, und die das Kapital nämlich letztendlich wider Willen selbst hervorbringt, die hat es in sich und darin steckt auch Potenzial, wenn wir es zu nutzen verstehen. Denn es ist ein anderer Reichtum möglich. Ein anderer Reichtum ist möglich. Und dieser Reichtum heißt nicht gestohlene, sondern verfügbare Lebenszeit. Es ist möglich, wesentlich mehr Zeit und Entfaltungsmöglichkeiten für uns, ein viel reicheres soziale Beziehungen und ein gutes Leben für alle. Dazu gehört auch, dass wir endlich genügend Zeit und Ressourcen haben können für die wirklich relevanten Tätigkeiten, zum Beispiel für Gesundheit und Pflege. Die Care, Arbeit. Die Verdrängung des Menschen überwinden, habe ich das mal genannt. Denn in diesen so zentral wichtigen Bereichen für die menschliche Gesellschaft wird in dieser kapitalistischen Gesellschaft der Mensch zunehmend verdrängt. Das Gesundheitswesen, die Betreuung von Alten und Kindern ist übrigens so etwas wie ein Paradebeispiel für die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus. Eine ganz zentrale gesellschaftliche Aufgabe ist de facto fünftes Rad am Wagen, wird vorwiegend von Frauen geleistet, zu schäbigen Bedingungen und ist ein lästiger Kostenfaktor. Mit der Disposable Time hätten wir die Möglichkeit, diesen so zentral wichtigen Bereichen für menschliches Zusammenleben einen wesentlich größeren Stellenwert in der Gesellschaft zu geben, und gleichzeitig wäre das ein Angriff, ein wirksamer Angriff auf patriarchale Strukturen. Ein anderer Reichtum ist möglich. Nur fällt er nicht vom Himmel. Und diese Disposable Time aneignen, das können wir nur selber tun. Nötig ist ein Kampf um radikale Arbeitszeitverkürzung als breite gesellschaftliche Bewegung. Und wenn wir über Arbeitszeitverkürzung reden, dann müssen wir sehen, dass Kampf um Arbeitszeitverkürzung heute unter den Bedingungen eine ganz andere Dimension annehmen muss, wenn er denn erfolgreich überhaupt noch sein will, als in der Vergangenheit. Traditionell hat dieser Kampf in der Arbeiterbewegung immer eine wichtige Rolle gespielt. Es ging darum, letztendlich, wie bei den Kämpfen um höheren Lohn auch, den möglichst hohen Anteil an den Rationalisierungsgewinnen des Kapitals für sich zu sichern. Das ist sozusagen die traditionelle Form des Kampfes auch um Arbeitszeitverkürzung. Unter den heutigen Bedingungen muss es darum gehen, die abstrakte Reichtumsproduktion selbst in Frage zu stellen und zu sprengen. Sonst wird dieser Kampf keine nennenswerte Erfolge mehr bringen können. Und deswegen rede ich nicht von der 35-Stunden-Woche, ich rede von der 30, von der 20, von der 10 und von der 5-Stunden-Woche. Das alles wäre bei dieser Produktivitätsexplosion im Prinzip möglich. Aber alte Antworten taugen da nichts mehr, und deswegen sage ich als linker Gewerkschafter zu meinen linken Gewerkschaftskollegen: Leute, die Vorstellung, dass man diese Kämpfe, die notwendig sind, unter der Überschrift voller Lohn- und Personalausgleich zum Erfolg führen könne, die ist illusionär. Also damit ich nicht falsch verstanden werde, nichts gegen Kampf um 35 oder auch 30 Stunden, wobei vollem Lohn- und Personalausgleich. Es muss einem nur klar sein, dass dies, wenn überhaupt, sehr günstige Kräfteverhältnisse voraussetzt, die im Moment wohl kaum gegeben sind, und dann auch nur in wenigen Bereichen für einen geringen Teil der Beschäftigten durchsetzbar wären, aber bei weitem nicht der Dimension gerecht würden, die heute notwendig ist. Alte Antworten taugen nicht mehr. Es kann nicht mehr so weitergehen wie bisher, und das heißt auch für soziale Kämpfe, auch für die Gewerkschaften, dass man sich in gewisser Weise neu erfinden muss und ganz anders an die Dinge herangehen muss als in der Vergangenheit. Schauen wir uns mal Fridays for Future an. Fridays for Future stößt ja auf sehr große Sympathie in großen Teilen der Bevölkerung, aber was ist so die Gummiwand, an die Fridays for Future regelmäßig stößt? Na, das sind die Arbeitsplätze. Also irgendwo habt ihr ja wahrscheinlich recht, und ich sympathisiere mit euch wirklich. Das ist wirklich sympathisch, was ihr macht. Aber bitte sagt mir doch mal, wovon ich leben soll. Wovon soll denn ich und meine Familie leben? Ich brauche doch meinen Arbeitsplatz. Und an diese Gummiwand stößt Fridays for Future, die Klimaschutzbewegung, grundsätzlich. Es gibt erste kleine Annäherungsversuche zwischen Klimaschutzbewegung und Gewerkschaften. Das ist erstmal löblich, aber die sind noch lange nicht auf dem Niveau, wo sie notwendig sind. Da sind bisher nur, ich muss es sagen, leider ziemlich nichtssagende Papiere herauskommen, die der Illusion aufsitzen, dass Vollbeschäftigung im Lohnsystem und Klimaschutz miteinander kompatibel wäre. Nein, die sind nicht kompatibel und die Klimaschutzbewegung wird nie weiterkommen, wenn sie also nie über diesen Punkt hinauskommen, an dem sie im Moment ist, wenn sie nicht klar und deutlich sagt, dass wir viel zu viel arbeiten, dass wir viel zu viel Bullshit arbeiten und dass viel weniger gearbeitet werden muss. Das ist die Voraussetzung. Radikale Arbeitszeitverkürzung ist die Voraussetzung für wirklichen Klimaschutz. Dieser Wahrheit muss man sich stellen, diese Wahrheit muss man sagen. Und diese Wahrheit würde übrigens auch den Gewerkschaften aus der Sackgasse helfen, in der sie sind, aber das hieße, dass auch die Gewerkschaften sich gründlich ändern müssten, umsteuern müssten in dieser Frage und natürlich große Debatten erstmal selbst führen müssten dahin. Und dazu müssen wir uns alle, auch die Gewerkschaften, wir uns alle einer Wahrheit stellen. Wir gehen immer offen oder stillschweigend davon aus, dass es doch das Natürlichste von der Welt wäre, dass wir vom Gelderwerb leben. Man muss doch vom Gelderwerb leben. Wie soll man denn? Dieses Prinzip hat übrigens für große Teile der Menschheit noch nie gegolten. Und es gilt für wachsende Teile der Menschen in den vermeintlich reichen Ländern der Zentren auch immer weniger. Dieses Prinzip vom Gelderwerb leben hat keine Perspektive mehr. Das muss einem klar sein. Kleines Beispiel: BMW hatte 2016 mit 125.000 Beschäftigten 2,4 Millionen Fahrzeuge produziert. Wenn es so weitergeht mit Industrie 4.0, Kapitalismus, naja, produziert BMW vielleicht in 10, 15 Jahren 4 Millionen Fahrzeuge. Mit wie vielen Beschäftigten? Na, mit wenigen, vielleicht mit gleich vielen, aber nur unter der Bedingung, dass es ganz viele Konkurrenten verdrängt hat auf dem Weltmarkt. In einer vernünftig eingerichteten Welt würde doch BMW in 10 oder 15 Jahren vielleicht noch 10% dieser Fahrzeuge produzieren und dazu langlebige, wo nicht ständig ein neues Modell erscheinen muss, langlebige, leicht reparierbare. Mit wie vielen Beschäftigten dann noch? Ist doch vollkommen klar, dass unter den Bedingungen der Produktivität, die wir haben, vom Gelderwerb leben, keine Perspektive mehr hat. Und das wird übrigens, um nochmal auf die Rente mit 67 und 75 zurückzukommen, auch an diesem Thema klar. Niemand will die Rente mit 67, aber wo bleibt der Aufstand gegen die Rente mit 67? Der Aufstand bleibt deswegen aus, weil alle vor einem einzigen Argument kapitulieren. Und dieses Argument geht so: Ja, die Gesellschaft wird immer älter, es gibt immer mehr Alte, was ja auch stimmt, und immer weniger Junge können doch nicht immer mehr Alte finanzieren, das geht doch gar nicht. Ja, das ist schon richtig im System der abstrakten Reichtumsproduktion. Aber wenn man die Sache vom stofflichen Reichtum her ansieht, dann merkt man, wie absurd dieses Argument ist. Denn die Produktivität explodiert. Die Produktivität explodiert. Und in einer vernünftig wirtschaftenden Gesellschaft könnten wir alle, jung oder alt, schon lange viel weniger arbeiten und es ginge uns besser. Aber im System der abstrakten Reichtumsproduktion ist die Rente mit 70, 75, 80 und so weiter absolut zwingend. Es gibt in diesem System keinen Ausweg mehr. Auch beim Thema der Rentenversicherung zeigt sich, dass vom Gelderwerb leben keine Perspektive mehr hat. Die generelle Antwort heißt Selbstorganisation. Wir brauchen eine Gesellschaft, die Produktion, Verwaltung und Verteilung des stofflichen Reichtums auf dem Prinzip der Selbstorganisation gründet. Verbrauchsgüter, Wohnen, Gesundheit, Bildung sind zunehmend der Marktlogik zu entziehen. Worum es geht, ist, Kämpfe und Bewegungen zu entwickeln, sie zusammenzuführen und zu verbinden mit der Verbreitung der Kritik der abstrakten Reichtumsform und der Einsicht in die abstrakte Reichtumsform und die Notwendigkeit deren Überwindung. Kämpfe um Klimaschutz, Arbeitszeitverkürzung, aber auch unmittelbare soziale Forderungen wie bedingungsloses Grundeinkommen jetzt in der Krise oder kostenloser Personennahverkehr Kämpfe nach Kommunalisierung und neue Formen von Gemeineigentum an Grund und Boden, Energieversorgung, Gesundheitswesen führen. Diese Kämpfe und Bewegungen zu entwickeln, zusammenführen, mit der Kritik des abstrakten Reichtums verbinden. Aber auch solche interessanten Ansätze, die es seit einiger Zeit gibt, zum Beispiel die Maker-Szene, wo Leute sich in sogenannten Hackathons zusammenfinden und ihre Fähigkeiten einbringen, um ganz neu auch technische Projekte zu entwickeln, und zwar ohne Profitinteresse, sondern weil sie ihre Sachkenntnis haben und Spaß daran haben, hier Dinge zu entwickeln, wie zum Beispiel hier einfache Beatmungsgeräte, die offenbar sehr gute Bewertungen haben und so weiter, nur als ein Beispiel, oder die Open Source Hardware-Bewegung, wo Entwicklern der Öffentlichkeit kostenlos Baupläne zur Verfügung stehen, also Hardware, nicht mehr nur Software. Ja. Oder sowas wie die Fabrication Laboratories, offene Werkstätten für computergesteuerte Fertigungen, wo jeder Zugang hat, wo jeder seine Ideen verwirklichen kann. Da gibt es allein in Deutschland schon über 50 davon. Das sind alles noch Nischenprojekte, die für sich genommen natürlich nicht das Potenzial haben, die Verhältnisse zu sprengen. Aber eingebunden in große soziale Bewegungen für Klimaschutz, für radikale Arbeitszeitverkürzung, für Kommunalisierung und neue Formen von Gemeinschaftseigentum, von Grund und Boden und so weiter. Eingebunden in solche gesellschaftliche Bewegungen könnten auch solche interessanten Entwicklungen sehr schnell einen ganz anderen Stellenwert erlangen. Wer soll das alles machen? Na, das Potenzial ist vorhanden. Das Potenzial ist vorhanden. Das Potenzial ist sich sozusagen nur noch nicht seines Potenzials bewusst. Millionen Menschen wissen ganz genau, wie man langlebige Güter herstellt, wie man gut pflegt, wie man gut unterrichtet, wie man sinnvoll verwaltet, umweltverträglich arbeitet. Millionen haben so viel stoffliches Wissen, um sagen zu können, was, wie und wofür für wir arbeiten sollten und arbeiten wollen und wofür wir nicht arbeiten wollen. Und als Gewerkschafter erlaube ich mir hinzuzufügen, nirgendwo ist übrigens so viel Fachkompetenz aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen organisiert wie in den Gewerkschaften. Das heißt, auch die Gewerkschaften hätten die Chance, sich in einem solchen Prozess der gesellschaftlichen Selbstorganisation praktisch zu verändern und zu entwickeln und eine wichtige Rolle zu spielen. Aber das heißt, sie müssten sich auch selbst wie die ganze Gesellschaft verändern, aber sie haben auch ein großes Potenzial dafür. Ja, wir sind die Fachleute für den Umbau. Das könnte so das Bewusstsein werden, das müsste das Bewusstsein werden. Mensch, im Grunde genommen wissen wir doch eigentlich schon ganz viel, was notwendig ist zu produzieren, zu arbeiten ist und wie es gemacht werden soll. Am Schluss noch zwei Beispiele, wie das in Zukunft aussehen könnte, viel vernünftiger. Wir hatten das Beispiel mit der Textilindustrie im Kapitalismus, Ausbeutung und Elend in Teilen der Welt, damit in anderen Teilen der Welt die Müllberge immer größer werden und die Kleiderschränke überlaufen. Eine Textilindustrie der Zukunft auf der Grundlage zum Beispiel von 3D-Technologie und anderem in gesellschaftlicher Selbstorganisation eingebettet, könnte heißen, man verständigt sich vorab darüber, was eigentlich notwendig und gewollt ist und was nicht. Es wäre eine End-zu-End-Produktion auf dieser Grundlage, mit wesentlich weniger Aufwand für Produktion, Transport, Lagerung und Werbung, keine Verschleuderung für irgendeinen Markt, keine Müllberge. Mensch und Natur würden möglichst geschont. Und weil zum Schluss in dieser Debatte müssen wir uns einschränken, müssen wir verzichten und so weiter, die Frage der Flugreisen, auch der individuellen Flugreisen, einen sehr großen Stellenwert hat. Vielleicht auch zu diesem Thema abschließend nochmal was. Im Moment ist ein sehr kleiner Teil der Menschheit, der fliegt, ziemlich viel fliegt. Und zwar in engen, unbequemen Maschinen wie die Sardinenbüchsen, möglichst schnell um den Globus chatten, möglichst schnell mitnehmen, also vermeintlich mitnehmen, Weil man hat ja nicht viel Zeit, weil man muss ja spätestens in 3 Wochen wieder in der Arbeitsmühle drin sein, die Welt hetzen. Ist das wirklich die Welt entdecken? Ist das wirklich reisen? Ist das wirklich Horizont erweitern? In einer selbstorganisierten, vernünftig organisierten Welt würde die Möglichkeit, die Welt zu entdecken und reisen zu können, natürlich weiter bestehen. Sie würde im Gegenteil noch viel umfassender werden und noch viel mehr Menschen die Möglichkeit geben. Ich bin kein Prophet und ich weiß nicht, wie eine solche Gesellschaft dieses Problem zum Beispiel angehen könnte. Aber vielleicht in solargetriebenen Luftschiffen, mit denen man gemütlich durch die Welt schippert und man hat Zeit. Eine Reise kann auch mal 3 Monate dauern. Man muss nicht in 3 Wochen durch die Welt hetzen. Warum? Weil so viel Bullshit ist weggefallen. Wir haben viel mehr Zeit für ein gutes Leben. Also, ich weiß im Einzelnen nicht, was die Menschen sich in dieser Gesellschaft einfallen lassen werden. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. Sie werden nicht verzichten, sondern aufhören zu verzichten.